Hallo, herzlich willkommen zum 33. Knackpunkt. Wir haben eine Schnapszahl, also das heißt, wir alle dürfen trinken. Es ist nicht schon nach 22. Ja. So, mit dabei haben wir Ansgar, den besseren Magier Papenburgs, der The Tank Engine, Bo, der Mitbewohner, der sich diesmal keine eigene Kamera leisten konnte, und mit mir, Christian, dem Brot mit der Sonnenseite oben. Heyo, wie geht's? Ja. Was sind die ganzen Sprüche jetzt her? Aus der Luft. Der Beste, nicht der Bessere. So. Du siehst ja nicht den Monitor an der Wand, da sind ja überall diese gelben Zettel dran. Und dann mischt die mal zusammen. Ja, Bo der Bo. So. Schlagfertig. Das ist so eine W1000 Random List. Das kann nicht immer klappen. Nee, aber, hey, was trinkt ihr denn? Ich hab heute mal Effes Pilsner. Nummer 1 mediterranen Bier. Wir haben Hugo. Ja, Amaretto. Oder das mal. Das hört sich gut an eigentlich. Hugo Retto. Yay, das war's für mich. Oh, das riecht gut. Mhm. Schade. Die Domo Longlecker, die. Hier ist die. Oh, die hab ich mir auch immer getrunken. Oh, hier ist die Zimt auf Löffel Challenge. Ja, das. Flüssiges Gold. Das Zeug. Ja. Und nein, wir wurden nicht gesponsert von Dosmaß oder so. Wir haben diese Dinge nur, weil wir sie mögen. Keiner bezahlt uns dafür. Haltet die. Ich hab fast was gesagt. Wenn ihr doch vielleicht was von uns wollt, schickt uns einen Adventskalender. Wir trinken den sicher dann fröhlich. Das ist, wenn du eine ganze Packung Big Red Kaugummi einfach so durch die Nase ziehst. Gut. Jetzt fahr ich nach Hause. Schlüsselattacke. Für immer. Und bei mir das F ist zum ersten Mal, glaube ich, so. Und das ist so ein Richtung Kilkenny. Zu wenig alles für meinen Geschmack. Warum sind wir so groß wie eine Briefmarke? Technische Probleme. Hey, wir brauchen schon mehr Auflösung. Das Video wird eh runtergescaled. Warm. Bevor wir jetzt verklagt werden von der GEMA, könnten wir vielleicht mal so ein bisschen über Themen und so reden. 10 Sekunden Spots laufen immer noch unter diese Copyright-Use-Scheiße, wo das noch in Ordnung ist. Ja, du klingst wie ein voller Fachmann, der da tief in der Materie drin ist und weiß, ob er... Ja, fuck you, dude! Er hat das Thema verklagt, deshalb weiß er das. Das klingt an deine schulden Meinung. Nee, aber ich hatte das Thema. Geh weg! Wie denn? Steht ihr denn zu Hulk Hogan und dass er jetzt seinen letzten großen Kampf gewonnen hat? Hulk? Was? Dass Hulk Hogan seinen letzten großen Kampf gewonnen hat. Bruder. Oh yeah, wie er Gawker verklagt hat. Und gewonnen hat. Viele Leute haben ihn verklagt wegen irgendwas. Nee, er hat Gawker verklagt. Bitte? Er hatte Gawker verklagt, weil die ein Sextape von ihm gepostet hatten. Ist das jetzt auf aktuell oder war das mal irgendwann? Also das ist schon länger her, jetzt ist der Gerichtsstreit zu Ende und deswegen... Oh, jetzt zu Ende. Ja, und? Er hat gewonnen, er hat Kohle gekriegt und jetzt hat Gorka gesagt, ja, da sind wir jetzt zu und müssen pleite ansagen. Deswegen, yeah, brother. Nichts Neues am besten. Aber dann muss ich wieder diese ganzen Vines von Will Cecil empfehlen, wenn den jemand kennt. Nicht? Ich habe keine Lemons leider. Will Cecil war Mitglied bei Saturday Night Live, quasi RTL Samstagnacht, halt nur aus dem originalen Amerika. Und er hat wunderbare Vines drunter, unter anderem auch halt Material, wo er Hulk Hogan auf seinem Tablet hat und mit ihm im Flugzeug sitzt. Auch schön sind seine, sind die Sketche, in denen er Arnold Schwarzenegger nachmacht. Ja, die sind super. Und da hast du bloß in die Kamera die Zigarre reinhängen. Aber gut, gut für Hulk, glaube ich. Schlecht für ihn. Ich meine, hey, es ist gut, dass er dann wenigstens nicht irgendwie bei irgendwelchen Wrestling-Auftritten noch auftauchen muss und so tun muss, als ob er noch immer so gut wresteln kann. Oder als ob er noch seine Beine heben kann. Na gut, aber er ist ja erst der Hall of Fame von den Boxern so rausgeschmissen worden, von daher. Echt? Also, echt? Der Arme. Und der ist doch aus jedem Spiel von 2K rausgeflogen, auch noch mit Patches und allem, dass der aus älteren Spielen rausradiert worden ist, weil der so rassistische oder schwulenfeindliche, keine Ahnung, wie sowas war das, hatte der ja geäußert. Und dann sagten sie, für so jemanden haben wir keinen Platz in der League und haben den einfach überall weggepatcht und rausgeschmissen. Okay, das habe ich kein bisschen mitbekommen, aber es ist irgendwie seltsam, weil wie der in den 80ern rumlief und dann schwulenfeindlich, Leute, das ist jetzt die Gedächtnisträne für die beste Serie der Welt, Thunder in Paradise. Kennt die noch jemand, wo die so dieses Motorboot Die hat, haben quasi es Kinder? Geschafft, mit einem Boot, eine Boot-Kit-Variante zu machen, also eine Boot-Knight Rider-Variante zu machen und es war okay. Niemand hat sich darüber beschwert. Es waren überraschend viele Verbrechen in der Nähe von Gewässern. Und jeder, also ich meine, ich erinnere mich so ein bisschen noch an das Opening von Thunder in Paradise und ich habe da nicht weggeschaltet, wenn ich es gesehen habe. Aber die Serie war so abgedroschen, weißt du, Standard 0815. Ja. Hier taucht ein Problem auf. Oh, wir sind unmittelbar damit irgendwie in Beziehung geraten. Wir brauchen unser Boot und sprengen die Lagerhalle. Oder meine Ex-Frau, mit der ich doch irgendwie noch bester Freund bin, und unsere Tochter. Mhm. Und so. Es war ein Stück der Zeit-Ära, der Zeitgeschichte ist es wirklich. Aber daran hat man auch gesehen, der kann eigentlich wenigstens ein bisschen schauspielen. Ich meine, man hat andere Wrestler gesehen in anderen Sachen und auch eher in anderen Filmen, wo er um einiges schlechter rüberkam mit seiner Schauspielkunst als in der Serie. Die Filmkarriere von Triple H ist einer der besten Autounfälle, die man sich mit angucken kann. Der Mann ist charismatisch. Es gibt halt andere Filme, die gut sind, wie zum Beispiel hier, ich weiß, Expendables ist jetzt nicht das Paradebeispiel für gute Schauspielkunst, aber da unter anderem ist auch Stone Cold Steve Austin drin. Das ist ja da, wo er mit Sylvester Stallone diesen Endkampf hatte. Der war cool, den fand ich toll. Auch wenn es jetzt nur halt Darstellung in hier Choreografie und ähnlichem war. Aber ich war gefesselt. Ja, ich glaube, die haben auch mittlerweile gelernt, wie man Wrestler benutzt. Ja. Weil wenn du versuchst, Wrestler so wirklich als Hauptcharaktere zu machen, das überträgt sich nicht unbedingt so gut. Obwohl natürlich Wrestling und Schauspiel und so, es ist ja eine gute Art Improv, oder nicht unbedingt Comedy, aber so freies Reden und sowas da drin, eine gute Scheibe. Ja, man muss sich mal die ganzen Unterhaltungen, also beziehungsweise die Unterhaltungen, die Promos, so nennt man das, diese kurzen Videos, die immer zwischen den Matches auftauchen, mal angucken von den Wrestlern, wie viel davon teilweise Adlib ist. Das ist unglaublich. Aber da kommt auch immer so dieses ganze interessante Zeug bei zusammen. Manchmal Cream always rises to the top. Ja, wir machen einen Take, wir müssen die Sache untereinander klären und die legen so den fettesten Schinken auf, den sie sich vorstellen können. Und davon leben die ja, davon leben ja die Fans. Die wollen das halt so haben. Es ist ja diese Show. Okay, ich meine, zum kleinen Teil ist es ja auch dadurch, dass normalerweise bis jetzt so diese Ära kam, wo du immer einen riesigen Bildschirm über den Ring hast und immer eigentlich Nahaufnahmen gesehen werden können von allen im Stadion, was ja dieses, die wresteln ja auch gut für die im Stadion. Und dann ist es halt, dann kannst du nicht so schlagen, dann musst du so schlagen, mit weit ausreichenden Bewegungen, damit halt auch die in den hinteren Sitzen mitbekommen, was passiert. Und dann sieht's halt aus der ersten Reihe aus, warum ist er nicht ausgewichen, der hatte 5 Sekunden. Nein, nein! aber was mir am besten immer noch gefällt, ist die Tatsache, dass die Leute früher immer ihre Schweißbändchen getragen haben am Arm und dann immer ihre Rasierklingen versteckt haben. Also wenn sie am Boden liegen, sich die rausholen und dann anfangen an der Stirn aufzuschlitzen. Ja, das war tatsächlich so. Das haben die früher gemacht. Krass. Rasierklingen raus aus dem Schweißband, sich die Stirn aufgeritzt und hattest du Blut im Gesicht. Für die Borderliner. Nee, Schmerz, also das so. Berufsrisiko. Die wollten doch den Schmerz nicht, die haben doch alle Schmerzmittel genommen ohne Ende. Es ist nur, dass ich will nichts mehr. Es ist halt, weil kleines bisschen. Ich nehme den Preis entgegen. Vielen Dank. Ja, was hätten die sonst machen sollen für Blut? Ja, ich mach mir einen Pickel ausdrücken und dann versuche ich das Blut zu verteilen. Also das haben wir hier vor kurzem hier in der Stadt noch gesehen, wo wir gestern noch unterwegs waren in der Stadt. Ja. Und da standen so zwei Jugendliche, so zwischen 14 und 16 Jahren. Und die standen original vor so einem Damen Kleid. Und die standen, da war so eine Fassade, die war einfach nur verspiegelt gewesen. Und die standen so, beide. Und die haben gelacht so. Ja, und der andere so. Und ich so. Und wir halt mit der Begleitung zusammen so. Boah, was... Ist das ein Date? Machen die das heute so? Ist ja widerlich. Hier, ich teile auch mein Papiertaschentuch mit dir. Vielleicht wollen die bloß ihr Gebiet markieren mit dem Eiter. Das ist die schlechteste Bukake-Party, auf der ich je war. Wow. Wenn okay, du das sagst. Eiter und Geschwüre. Wo wir schon wieder bei World Wrestling Federation wären. Oder World Wrestling Entertainment heißt das ja mittlerweile seit 16, 15 Jahren. Ja, Steroide, ne? Akne. Oder Eiter. Oder, ja, Eiter. Ja, Hulk Hogan. Vor allem, sie stand da echt so, sich dein Gesicht so, ja, geh weg. Wenn die da wenigstens ein Selfie von gemacht hätten. Ich glaube, das waren sogar beides Jungs. Nein, eins war Mädchen. Ja. Du hast ja nicht mal wirklich hingeguckt. Du hast erst nur den ich hab nur das Feedback von uns gehört. Wir waren nur so, gehen so ein... Oh, was? Okay. Also, und unsere Begleitung so, ist das euer Ernst? Bah! Mit dem Rücken zu denen. Ach ja. Das wäre so eine tolle Wein gewesen, wenn ihr einfach bloß das Selfie-Video von denen, ne? Ja, so, warte. Ja, aber das sind dann so die Momente, da hat man dann... Aber stimmt, man braucht auch beide Hände, um den Pickel auszudrücken. Wie machst du das dann mit Selfie? Läufst dann so vorbei, so siehst du sie so. So mit dem Handy so. Das gibt ganz viele Klicks. Es gibt ja diese, teilweise auch bei Musikvideos und so einsetzen, diese Tragegurte, wo du dann ja am Rücken entweder oder an der Brust dann halt so eine Art Selfie-Stick dran hast, sodass du halt eine Kamera an dir montieren kannst über dieses Tragesystem. Und das musst du dann machen mit der Kamera und dann kannst du auch dich filmen beim Pickel ausdrücken und hast beide Hände frei. Ich glaube, da hätte ich lieber so einen GoPro-Helm. Ja, diese komischen Emo-Faggots, die ihr da getroffen habt. Keine Ahnung. Die haben das ja anscheinend gemacht. Auf Twitter sind beliebt geworden Videos, wie Leute essen. Oder es gibt irgendwie eine andere Form, wo einfach bloß Frauen Geräusche von sich geben und das irgendwie wie eine Form von Porn beliebt ist. Wer weiß, was der nächste Hype werden kann. Ja, es gibt irgendwie was, wo einfach bloß Frauen, die sanfte Geräusche sagen oder sonst was und Leute werden geil davon. Versuchen wir es doch jetzt hier. Brötchen gemacht. Ja, voll geil. Oh, Ovaro. Egal. Da sage ich was ganz Normales und schon werde ich wieder angeguckt wie sonst was. Ja, dann viel Glück noch in deinem sich immer noch weiterentwickelnden Leben, Hulk Hogan. Ich hoffe, du kommst voran. Du machst noch ein paar Pornos, für die du dein Geld eintreiben kannst. Ja, das ist einer, der sich erst sehr viel später auszahlt. Wenn nicht, versuch mal den Undertaker zu überzeugen, auch in Ruhestand zu gehen. Oder du lässt die Scheiße einfach bleiben. Und lässt deinen Schwanz in der Hose. Nee, das kann man ja nicht verlangen, das muss er ja nicht. Aber, ja, von der Kamera weg. Ja, aber er sollte vielleicht besser aufpassen, wem er sein Videomaterial zur Verfügung stellt. Wie alt ist er mittlerweile? 60? Zu alt. 300 kommt dran, wenn du so weißt. Ja, also seine Gelenke sind 300, weil Wrestling Gefühl jahrelang... Gefühlt 300. Gefühlt 300. Also wenn du dir anguckst, sein Gesicht früher noch ohne Lifting so war und jetzt mittlerweile so runterhängt, weil der Bart zu schwer ist. Ja, ja. Den Bart braucht er, der hält das ansonsten schlaffe Bindegewebe im Gesicht noch so. Ja, ist ein den du so abziehen kannst. Ansonsten fällt's auseinander wie Michael Jackson. Oh. Und der hat das Kopftuch immer noch nur, weil da alle Falten drunter sind. Und Scheiße. Das Bandana zieht er so hoch. Nein, wie ja, Boo genau. von Dragon Ball Z, dieses blöde Ding da hinten. Ja, hallo, mein Name ist Hulk Hogan, ich bin 80, kommen Sie meinem Gesicht nicht zu nah ran, sonst sehen Sie Dinge, die Sie nicht sehen wollten. Hey, Sie gucken zu nah, ich verklage Sie. Und in der Spannung siehst du, wie das zähflüssige Blut sich langsam durch die Bahnen windet. Diese alte Leute-Girup. Oh, wenn du dann schon am Hals die alten Schnittwunden hast, wo du dich vorher in die Stirn geschnitten hattest. Hast du Kiemen? Nein, das sind... Oh. Zucchini? Was, wo? Ja, Kiemen. Wenn die alten Schnittwunden von den Augenbrauen jetzt schon am Hals sind. Naja, aber... Wrestling ist auch sowas seltsam. Seine Narbe und sein Torso gehört eigentlich einem anderen Wrestler. Wie bei YouTube oder was? Nein, sein Torso gehört eigentlich nur für Rigno. Es ist Hulk Hoster. Hulk Hoster. Es ist Hulk Hogans Kopf auf dem Körper von Macho Man Randy Savage. Also wenn er anschaut, wer ist der Ultimate Warrior? We put the rocket fuel in the spaceship. Er hat die ganze Welt bereist, um die Originalbesetzung von American Gladiators aufzutreiben und hat dann all deren Superkräfte geklaut. Oh mein Gott, geil. Pyro? Du hast dann das Recht des Stärkeren, und zwar die Menschen, die überleben dürfen, müssen erst an diesem American Gladiators Spiel teilnehmen. Also das heißt, wir haben im Grunde ein neues, wie heißt nochmal dieses, wo das, nach diesem einen Buch, wo das eine Mädchen diese Spiele machen. The Hunger Games. Ja, im Grunde The Hunger Games. Oder Battle Royale. The Hogan Games. Oh. Nee, nicht Battle Royale. Blitzrunde, wo würdet ihr eher mitmachen wollen? American Gladiators? Takeshi's Castle oder Wipeout? Ah. Takeshi's Castle. American Lady ist das Takeshi's für mich. Castle. Weil ich Takeshi's bin mit American Castle. Lady erst aufgewachsen. Ich mit Takeshi's Castle. Takeshi's Castle. Hallo, das ist die einzige Möglichkeit, wie du damals Takeshi Kitano hättest treffen können. Auch Takeshi's Castle, aber bloß knapp. Das Problem ist nur, ach, darf man ja nicht bereden. Egal. Aber trotzdem, weil das sind auch so die Serie, die halt so das toll gemacht haben mit dem... Ansgar! Ansgar, ja, heute gespoilert entweder von Scotch Tape oder Tesafilm. Tesafilm. Nice. Der reiche Bonzer. Nein, wir werden nicht bezahlt. Meine Fresse. Ganz schönes Product Placement. Wie viele Name Drops müssen wir noch haben, bevor wir endlich entdeckt werden? Mein Gott. Ganz, ganz viele. Ich würde sagen, wir müssen... Vielleicht sollten wir noch mal überlegen, alle Name Drops aufzuschreiben, die wir hier so bringen, und dann schalten wir Google AdWords Anzeigen. Manne! Samsung, nein, nicht in mein Zockerbuch. Zockerbuch? Dein Kackerbuch? Nicht mein Kackbuch, mein Zockerbuch. Das Kackbuch ist braun. Heute war der Stuhlgang besonders exquisit. Also wenn dein Stuhlgang blau-lila ist, dann solltest du vielleicht ein bisschen aufpassen und smart gehen. Da sind Elefanten. Nee, das und aufhören, ist das von die Flüssigkeit aus dem Klo zu trinken. Guck mal, hier steht alles von Paper Blanks. Ist das eins von den von Paper Blanks? Oder? Was hast du denn alles schon gespielt? Ihr müsst jetzt Xenoblade? Auch noch mehr Werbung da reinbringen. Für Leute, die nichts sehen können, sondern hören. Wir wollten ja trotzdem noch für die nett bleiben. Ich habe ein Zockerbuch, da sind Elefanten drauf und es ist blau und lila und Ansgar und wo sind der Ansicht? Das wäre mein Kackbuch. Aber mein da schreibt sie dann so Sachen rein wie 23. Mai 1974. Drauf. Drei Viertel fest mit Stückchen. Leichte Nussnote. 40 im Abgang. Du hast anscheinend Fallout 3 nicht weit gespielt, weil es endet bei Metro. Dun, dun, dun. Valiant Heart. Wow. Jetzt wollen wir es spielen. Haben wir das erzählt? Xenia, Portal, auch deine Login-Codes, die wollt ihr nicht sehen. Oh, die will ich sehen. Battle.net. Ach nee, da musst du die wieder wegschneiden. Nee, bleib weg. Oh, Terranigma. Das spielt. Tja, aber... So. Das heißt, Hulk Hogan, Wrestler. Stimmt, Wrestler. Schlag ihn nochmal, ich hab das gerade nicht mitgekriegt. Ich mag theoretisch Wrestling. Aber das Angucken schaffe ich irgendwie nicht. Es ist so, die ganzen Matches, oder werde ich irgendwie zu kitschig und so, und da musst du eigentlich so viel ja gucken, damit du die Storylines hinkriegst. Es ist halt. Es geht um den Kitsch. Um Wrestling. Weil so ein bisschen von der Storyline. Da ist eine Story bei? Ich glaube, die hauen sich nur auf die Fresse. Nee, das ist tatsächlich... Es sind Soap-Operas. Die halt sich entwickeln, wie Vince McMahon ist wieder nicht der Präsident, stattdessen ist es halt seine Tochter, etc. Und plötzlich sein totgeglaubter Bruder taucht auf und solche Dinge. Was? Ja, so, es ist eine Soap! Oder hier, einer meiner Lieblingsplots war, ihr kennt Kane, diesen Kerl im roten Anzug mit dieser Leatherface-Maske und diesen Haaren. Und wie der Zombie bei... Ja, halt so ein großer Wrestler, der hat ein Anger-Management-Programm gemacht. Und er hatte tatsächlich so einen Manager immer neben sich und so, okay, wir können das auch friedlich lösen. Okay. Ich hab bloß eins mitbekommen, wie einer plötzlich ein Filmstar war und der hatte dann beim Wrestling immer seinen Stunt-Double dabei, der ihm alles nachmachen musste im Kampf. Ihr wisst gar nicht, wie gut dieser Kitsch ist. Die Promos mit den Kämpfen sind das Beste. Das ist die Art von Entertainment, die man braucht heutzutage. Ich hatte bloß, was ich einfach richtig toll finde, New Day. Halt auch Promo. Ja. Fucking New Day. Ich empfehle für die Leute, Mario würde mir jetzt auch zustimmen, und zwar die Videogame Championship Wrestling. Das ist halt ein Stream, der meistens, glaube ich, Dienstagabends oder nachts halt für Deutschland läuft. Und die benutzen ein Spiel von der World Wrestling Entertainment Federation, wo du deinen eigenen Charakter reinbauen kannst. Und das ist die PC-Version. Das heißt, die modden das bis zur Scheiße raus und dann hast du diese richtig hässlichen, nachgestellten Charakter. Und die haben auch so eine richtig dicke, kitschige Plotline, die sich halt über die Spiele hinweg durchzieht. Und die Leute feiern das. Das ist immer pro Login ungefähr um die 3000 Leute, ja, 4000, 5000. Und es waren immer super viele Leute, die sich das angeguckt haben. Also super zu empfehlen. Also dann hast du auch so Sachen wie, wer ist das, Kafka gegen... Sonst was, also halt natürlich alle Videospielcharaktere. Kefka zum Beispiel aus Final Fantasy VI, der war dann meistens der Reporter, der Moderator, der halt zu Leuten gekommen ist und dann hat er mit dem so, und dann redet er halt mit den Leuten. Oder du hattest halt die Faces und die Heels. Das ist halt so Wrestling-Sprache. Faces sind meistens immer sowas wie John Cena, weißt du, der Kerl, der halt auf der Bühne steht und alle feiern ihn. Und der Heel ist der beruflich als Wrestler versucht, Buhrufe zu bekommen, weil er der Böse ist. Aha. Also solche Terme gibt es. Und da gibt es den Heel-Turn, wenn man von gut plötzlich zu böse wird und so. Ja, Heel-Turn, sowas gibt es auch. Es ist halt... Das ist ja voll der Mikrokosmos! Stell dir vor, es ist wie eine Soap, die ganzen Plotlines und so. Ja. Ich wollte gerade sagen, da kann ich auch eine Soap gucken. Aber eine coole Soap mit dicken, muskulösen Männern, die einfach nur... schwitzen. Die größere haben als ich. Und es kurze Hosen tragen. Aber da gibt's halt ein paar coole Sachen. Eins, was ich dann empfehlen kann für einen, der keine Ahnung hat davon, der aber vielleicht ein bisschen überzeugt werden kann, wurde mir auch empfohlen von Max Landis, wo der ein Video gemacht hatte, das war Wrestling is not Wrestling. Wo er das Ganze erklärt hat, wo er halt einfach bloß die irgendwie 2 Jahrzehnte lange Geschichte von Triple H, wie der sich entwickelt hat und sonst was, ja, einfach bloß zusammengestellt hat als ein Video. Und das ist richtig witzig, weil in dem Video, wenn er was über Triple H erzählt hat, die Geschlechter von allen Wrestlern waren umgedreht. Das heißt, Triple H und sonst was und John Cena wurden dann bloß von Frauen dargestellt. Ist das schlecht, wenn Amaretto anfängt, nach Leber zu schießen? Kommt drauf an, magst du Kleber? Amaretto pur ist auch so eine Sache, ne? Keine Ahnung. Also ich hab hier noch nie Kleber getrunken. Riech normal. Gerochen. Vor nix gab nix, ne? Prost. So, da ist ja größer Alkohol. Mein Effes hat sich auch schon verabschiedet und, naja, geschmacklich ist er nicht viel geblieben, aber solange es knallt, warum nicht? Ich hätte jetzt zurück zur Rum-Cola. Hat denn sonst wer ein Thema, worüber er reden möchte? Hallo? No Man's Sky, vollkommen abgekackt. 90% der Spieler sind wieder zugegangen. Steam, GOG, Humble Bundle und Amazon sind schon Rückerstattung dran. Normalerweise kannst du es ja bei Steam nur machen, wenn du weniger als 2 Stunden Spielzeit hast und das in weniger als 2 Wochen gekauft ist. Aber die rudern halt total zurück und geben allen ihr Geld zurück. Du musst halt ein Formular ausfüllen von ja, bla, dann haben nicht das gehalten, was sie versprochen haben und das finde ich scheiße. So, dann kriegst du dein Geld zurück. Die armen Leute müssen so traurig sein. Die haben sich gedacht, wir haben diesen Scam geschafft. Ja, wir haben mit einem Grafikpaket und kein Gameplay es geschafft, Leuten ganz viel Geld abzuziehen. Und wie also, jetzt kriegen die es zurück? Was? Nein, das ist unser Geld. Das ist meins. Terraria, was noch? The Island, The Forest, weißt du, alles so zusammen. Weil es einfach... Planeten rein und da kann man ja schon spielen. Es ist ja das, was schon so vor 4-5 Jahren immer auf Steam existiert hatte, diese Survival-Spiele. Ja. Und die wurden halt über die Zeit immer besser, vor allem, weil du dieses Early-Access-Programm hast, das dann eine ganz andere Schublade ist. Ja, mittlerweile ist es aber Aber wenn man sich dann sowas anguckt wie The Forest, hat sich ja sehr gut entwickelt eigentlich. Ne? Wobei ich finde, heißt dieses eine Spiel, wo man auf Dinosaurier noch reiten kann? Ark, das hat sich nicht so gut entwickelt. Was nicht läuft. Auf meinem PC läuft es nicht. Wenn ich es nämlich dann auf den niedrigsten Texturen spiele, ist es aus einer PS2 gekrochen. Das war so toll, so wie schön grottig das war. Und dann ist es auch das Problem, dass halt so, ja, wir kriegen irgendwie keine ordentliche Verbindung hin, wollen auf den Server und dann ist natürlich so dieses, du kommst auf Server, wo Leute schon ganz, ganz lange gespielt haben und alles Arschlöcher sind. Ich finde halt diese dämliche Anti-Cheat-Software oder was sie da auch immer mit reingebaut haben, es ist ein verdammtes Survival-Spiel! So wenn ich mir, das ist wie GTA, weil ich mir da 10.000 Gold einfach machen will, dann mach ich das! Hey. Wenn es ein Online-Spiel, also so ein richtiges Online-Spiel wäre, wo man irgendwie einen unfairen Vorteil dann da irgendwie so wie Counter-Strike oder so, kann ich das noch verstehen. Dann lebst du von deinen Mitspielern mit Skills auszulöschen, aber das? Ja, Problem mit No Man's Sky ist im Grunde, es ist bei vielen Spielen so, dass du, wenn du an die falschen Leute gerätst, die diese Marketing-Trommel richtig hart andrehen und, die haben sich dann teilweise, wenn man die Interviews sich von Hello Games, das ist dann der Entwickler von No Man's Sky, angeguckt hat. Danke fürs Kickstarter, damit haben wir die Werbung finanziert. Ja, wenn man sich halt die Leute anguckt von Hello Games, wenn sie Interviews führen, man hat sie halt auch gefragt, wie, ist das Feature drin, ist dieses Feature drin, ist dieses Feature drin? Da haben die klipp und klar gesagt so, ja, nein, ja, nein, klipp nein, und klar, nein. Ja, nein, gleich. Oder ist in Arbeit und das wäre alles schon und gut, wenn die Marketingfirma mal sagen würde, ey, ihr habt Scheiße gebaut, weil ihr Dinge gesagt habt, die wir hätten nicht sagen sollen. Aber bei den Interviews haben die tatsächlich selber auch viel Scheiße erzählt. So, jetzt ist für mich diese Sache, jetzt hast du all dem Übel ein Gesicht gegeben. Damage Control ist gerade im Gange, weil die Leute ja ihr Geld zurückverlangen dürfen, schaffen das ja auch wenn es jetzt halt ein Spiel ist, das du ja wegen Online und so nicht gut zurückgeben könntest. Aber es ist ja echt schwer, so komplett den Durchblick zu haben. Und ich meine, wenn die Leute sich das von Weitem angeguckt haben, es ist nicht Star Citizen. Das ist ein anderes Spiel. Das haben die auf der Gamescom eine Stunde lang als Demo gezeigt vom Gameplay her. Das ist das, was die Leute wollen. Unbedingt angucken auf Gamescom. Also wenn man sich halt irgendwie so einen Stream oder so etwas angucken kann von der Gamescom. Star Citizen ist das, was No Man's Sky sein wollte. Oder Elite Dangerous soll auch sehr in die gleiche Richtung gehen. Richtig. Aber ich bin jetzt bloß ein bisschen erinnert, weil es ist ja nicht neu, dass es in der Videospielindustrie da so gemacht wird. Weil ich meine, der Sims-Macher, wie heißt der nochmal, Peter Molyneux oder so? Ja. Der macht das ja ununterbrochen. Nee, in der Interview anfängt zu weinen. Warum? Weil die Leute nicht verstehen, dass seine Spiele so sind, wie sie sind. Und die sind einfach viel zu hart zu mir. Und da hat tatsächlich in einem Interview geknarzt. Von welchem Schlag? Peter Molyneux? Sims. Sims City. Black and White, Spore. Ja. Das eine Click-Game, wo du den Würfel, Cube, wo du den Würfel kaputt machen musst, wo du als tollen Preis dann bekommen hast, in dem nächsten Spiel, was keiner gespielt hat, ein Gott zu sein. Hm. Wobei ich von Black and White damals ganz gut muss sagen. Ja, aber es hat halt wiederum nicht viele Sachen erfüllt. Also er hat wieder mal mehr versprochen, als es hatte. Und die Entwickler, kann er mal die Klappe halten? Wir müssen noch mehr reinbringen, wir haben keine Zeit. Wo ist die Socke? Stopp sie ihn rein. Aber das Feature ist nicht ausgewogen. Ja, egal, pack's rein in den Patch. Deswegen ist es da nichts Neues. Wir sind exzessiv im Moment Pflanzen gegen Zombies. Das ist voll gut, das ist voll underrated. Das ist total untergegangen. Plants vs. Zombies 2 Garden Warfare ist ein Third-Person-Shooter, der halt auf der Plants vs. Zombies Franchise arbeitet. Und das ist unglaublich gut, vor allem der zweite Teil man hat einen, alleine spielen. Ja, einen vernünftigen Singleplayer bekommen. Interagieren. Ja, das System ist sehr einfach. Du hast auch du hast drei Fähigkeiten, wie in Overwatch, hast aber einen Singleplayer, du hast eine sehr große Überwelt, auf der du kannst einfach die Basis verlassen und sofort spielen. So ohne Menüs zu betreten. Ne? Ja, auf direkt den Hügel, in den Garten. Einfach anfangen zu feuern, einfach zu üben. Einfach. Und je länger du auch auf den Hügel bleibst, umso mehr eskaliert die Situation. Das ist zu casual. Es ist halt casual. Nur halt Third Person. Und ich finde, die haben viel mehr so Gutes gemacht als in Overwatch. Und es ist, man muss dazu sagen, es ist ein EA-Titel. Und es ist nicht pay to win. Und es hat mehr als 21 Charakter, wenn du dir anguckst, wie viele Formen von Pflanzen du haben kannst. Weil du hast die 7 halt Klassen, die sich halt von Team zu Team unterscheiden, wenn du je nachdem, ob du Pflanzen oder Zombies spielst. Da hast du halt Klassen bei Zombies, wie zum Beispiel den Ingenieur, den Superman jetzt. Du hast einen Wissenschaftler, einen Soldaten und der hat dann nochmal Unterarten. Und wenn du einer von den 4 Originalen bist, dann hast du ungefähr 8-9 Alternativen, die sich anders spielen. Und Customization, du kannst die Skills austauschen. Ab Level 10 nochmal neu hochleveln. Genau, du bekommst Währung im Spiel für das Lösen von Missionen, Herausforderungen. Du hast Community Daily Challenges, was finde ich überhaupt bei Overwatch fehlt. So richtig schöne Challenges, wie zum Beispiel besiege heute 15 von diesen All-Star-Klassen und so weiter. Aber wie viel Pornomaterial wurde gemacht mit den Charakteren davon? Daran musst du gucken, ob das ein gutes Spiel ist oder nicht. Guck dir Conker's Bad Fur Day an, da ist eine Sonnenblume mit richtig dicken Möpsen. So, kommen wir mal wieder zurück zu der Ingame-Währung. Du kannst natürlich Möpsen. Geld bezahlen. Du kannst natürlich das Geld dafür bezahlen. Du kannst aber einfach die Mission machen, das ist nicht teuer und du brauchst nicht viel Zeit. Sagen wir mal, du machst eine Mission, du kannst dir irgendwie so 4 Sticker-Booster kaufen. Das Booster heißt, du hast dann so Karten drin, die halt... Sticker? Ja, so Sticker, die so Töpfe darstellen, weil du hast immer noch dieses Tower-Defense eingebaut. Das heißt, du hast nicht nur einen Team-Based-Shooter, sondern du hast auch Tower-Defense, King of the Hill, Capture und so weiter. Und du kriegst auch Teile von einem anderen Charakter als Sticker. Und wenn du das sammelst, hast du eine neue Klasse. Und ich finde, das macht so viel mehr besser als Overwatch. Und es sieht gut aus. Grad. Oh, das mit den Sammeln erinnert mich an, wie hieß die eine App, die es für Star Wars Helden gab. Galactic Heroes oder so ein Scheiß. Wo du halt so Turn-Based Kampf machen konntest, auch Free-to-Play von, ich glaube auch von EA. Okay. Für Android und so. Und da war dann bloß das Problem so, ja, um Charakter besser zu machen oder so, musst du Splitter von den Charakteren sammeln. Und dann musst du irgendwie 200 Splitter von irgendwie... Darth Vader kriegen, damit du Darth Vader haben kannst. Und dann, wie viele Splitter kriege ich pro Tag? Wie höchstens 2? Nee. Hier ist es nicht so. Wenn du jetzt zum Beispiel auch hinausläufst auf den Hügel, ohne unverbunden, dass du halt irgendein Menü betrittst und sagst, ich möchte jetzt eine Runde spielen, tauchen manchmal Champions auf, zufällig, so ungefähr nach 3 Minuten, wenn du einfach die ganze Zeit am Kämpfen bist. Und wenn du, aber wenn du halt einen Champion begegnest, die kommen ja erst später. Wenn du den besiegst, er lässt halt die Ingame-Währung auf den Boden fallen. Die sammelst du auf und dann hast du vielleicht so, ein Booster kostet 2500 Münzen. Mhm. Sagen wir mal, wenn du eine Mission machst, hast du 8000 oder 10.000 Münzen. Das sind 4 Booster. Und im Booster hast du halt die notwendigen Materialien oder Sticker, damit du wieder Töpfe bepflanzen kannst oder Roboter bauen kannst für die Zombies. Also, das fand ich halt auch ein bisschen schade, dass du im ersten Teil wirklich nur mit anderen Leuten spielen musstest. Ja. Und dann äußert sich das in einem Fuck you, bitch! Ja. Ich meine, vielleicht liegt es daran, dass ich Teil 1 nicht gespielt habe. Aber ich kann mir unter Gameplay von der Beschreibung so gerade nichts vorstellen. Es ist so irgendwie so alles reingeworfen. Oh. Ja, aber das ist ganz gut. Ja, mit dem, du musst mit den Stickern und dann musst du in die Töpfen und dann musst du weiter und... Ja, also, musst du mal herkommen, dir sagen. Ja, es ist, das Schöne ist halt, dass es ein flexibler Gameplay-Modus ist. Du kannst halt, das ist entweder ein normaler Team-Based-Shooter oder du hast halt dieses, du musst einen Punkt verteidigen und eine Verteidigung aufbauen, dann hast du halt so Töpfe, die du halt ähnlich wie bei einem Originalspiel bepflanzen kannst. Das sind solche, die Erbsen spucken, halt so das, was man kennt, oder halt Gaswolken ausspucken oder Gegner einfrieren. Oder du hast halt einen Domination. Du musst zu diesem Punkt ihn halten für die Zeit, dann aktiviert sich ein neuer Checkpoint, dann musst du da hingehen und beide Teams kämpfen immer gegeneinander. Und es ist ein Team-based Shooter im Grunde, der sehr flexibel ist. Ansgar noch da, du siehst so ein bisschen abwesend aus. Was bist du denn gerade am Zocken? Ich höre zu, ich bin da. Garden Warfare ist gut, kann man spielen. Also ist ein Thema. Ich sag jetzt nicht direkte Kaufempfehlung, jetzt so als abschließend, nicht direkte Kaufempfehlung von mir, aber man sollte sich das einfach mal in Perspektive setzen zu einem Titel wie Overwatch. Wie viel kostet das? Gegangen ist und vom Gameplay, finde ich, viel besser ist. Quanta Costa? Im Store kostet es 70, wenn du es dir bei Saturn kaufst, kostet es 60. Ja. Overwatch oder Garden Warfare 2? Garden Warfare 2. Ich würde Overwatch niemals für die Konsole kaufen. Das ist sehr seltsam. Weil das ist ja irgendwie, der erste Teil war doch einfach bloß eher ein Casual-Titel, möchten wir ihn mal nennen, oder? Einer der besten Tower-Defense-Spiele, die ich kenne. So. Der allererste war das Richtige mit der Comic-Grafik, boah, das war wirklich der beste Tower-Defense. Aber trotzdem... Ich habe es mir wirklich so oft gekauft, für mein Tablet, für mein Nintendo 3DS, für den Computer jetzt noch. Und ja, Tablet 3DS. Und es ist immer frisch geblieben, weil du hattest auch die Daily Challenges. Das heißt, sie hatten halt auch... Bei dem normalen Pflanzen, die hatte das nicht? Nee. War das dann 2? Dann war es dann 2. Okay, dann hatte halt 2 genau diese Daily Challenges. Es blieb immer frisch, das Spiel. Ich hatte auch auf... Ich mochte den zweiten Teil nicht, der war mir irgendwie zu... Und? Ja, aber es ist ein Genre, was casual war. Oder wenigstens um den Preispunkt, dass es casual war, es war Devices, Apps. Ich fand jetzt nicht wirklich casual, es kam irgendwie... Es war sehr tough nachher, vor allem, weil du dich darauf einstellen musstest, andere Pflanzen oder Pilze zu benutzen, die nicht von der Sonne... Und es sieht zwar niedlich aus und alles, aber es haben halt auch nicht viele Leute gekannt, muss ich sagen. So, ich hab halt so, ich spiele Pflanzen zum Mist. Das war doch riesengroß und so, nicht bekannt wird, ist... Also in Amerika, nicht in Deutschland. Weil in Amerika hast du Läden, wo du Plüschfiguren davon hattest. Ja, aber hier so... Ja, okay, aber hier ist hier. Aber die Deutschen spielen eh nicht so gern Tower-Defense-Spiele, habe ich halt. Die sind eher so... Sollten sie aber. Wegen Maulen. Maulen ist, wo es ist. Ist ein guter Genre. leckere Pflanzenpisse. Hey, die rote Cola. Das ist Baumharz. Und da sterben sie schon. Gut, wie geplant. Ja, nur die guten Sterben. Nee, aber ich meine, es war ein Casual Game und jetzt ist es zu einem Team-Shooter geworden und das ist interessante Wandlung. Kann natürlich gut funktionieren, aber wenn ihr meint, dass es auch gerade irgendwie so völlig unterschätzt wird, ist es wahrscheinlich halt einfach das. Weil Leute, die kennen das als Casual Game und ich hab's schon einmal, da brauche ich nichts mehr. Und jetzt müssen die halt gar nicht erst lernen aus der Ansicht, was denn daraus geworden ist. Wie ist das eine Spiel, das rausgekommen ist für die Half-Life Orange Box, wo du diese Kugeln schießen musstest? Aber auch von PopCap Games. Die Orange Box, die erste habe ich hier. Kugeln schießen? Scrabble oder so. Pebbles? Pebbles! Genau. Pebbles hieß das, genau. PopCap Games ist derselbe Entwickler für Plants vs. Zombies. Ja. Das ist halt das Tower Defense Spiel. Das ist übrigens immer noch derselbe Entwickler, der dann diesen Third-Person-Shooter gemacht hat. Und es ist so, erstmal diese, wow, okay. Und dann guckst du auf das Spiel und so, wow, was mit den Leuten passiert? Erstens haben die Budget und Talent. Ist es immer noch die Source Engine? Frostbite. Ahnung. Wäre eigentlich interessant, was ist dann final gesehen das letzte Spiel, was die Source Engine nutzen wird oder genutzt hatte? Oh, cool. Weil jetzt wird vorher machen die ja eine neue Engine bekannt, oder? So doch jetzt. Alpha 3, jetzt auf der Unreal Engine. Hey, dann wird's ja vielleicht doch auf meinen Rechner laufen können. Weil Unreal Engine war sehr, sehr genügsam, möchte ich meinen. Die Unreal Engine ist auch eine Engine, auf der ich am liebsten gemoddet habe, wenn überhaupt. Da haben nämlich Mods immer sehr gut funktioniert, fand ich. Ich hatte mich nie mit Mods so beschäftigt, Nexus-Launcher war. Er stirbt Gabe Newell an Herzverfettung, als dass er das zulässt. Hey, seien wir ehrlich, das Budget, was er brauchen würde für Half-Life 3, ja, das kann der irgendwo in der Couch versteckt finden. Ja. Im Vergleich zu dem Geld, was sie einfach so mit Steam machen. Ich meine, selbst wenn es nicht gut läuft oder so, der könnte das als ein Steuerabsatzprojekt oder sonst was einfach machen. Oder was weiß ich, ja, wir machen das Game jetzt und alle, die Steam OS benutzen, kriegen das und das ist Steam OS Exclusives und plötzlich nutzen das ganz viele. Oder alle emulieren das ganz viele. Wie war nochmal diese eine Seite, die dir vorrechnet, wie viel Geld du ausgegeben hast auf Steam? Oh, ich weiß gar nicht, das will ich nicht wissen. Das war doch irgendein Tool, das dir sagt, wie viel dein Profil wert ist. Und wie viel Geld würdest du verlieren, wenn Steam morgen bankrott geht? Ich muss ja sagen, weil ich ja alles in Steam Sales und sonst was geholt habe, ein verdammt großer Teil von mir habe ich nicht wirklich so viel Geld ausgegeben, wie wenn ich auch nur auf die Pyramide hier im lokalen Laden gewartet hätte, bis irgendwas rauskommt und es da geschnappt hätte. Weil Steam Sales helfen richtig. Deswegen so konzentriert aus, weil sie gerade Züge beobachtet. Sie mag ja Züge. Tschu-tschu! Oh ja, und sie mag, wie die Züge in die Tunnel reingehen, die viel zu klein sind, und wieder raus. Wie wäre nochmal dieses eine Zugsimulator-Spiel auf Steam, was über 1000 Euro kostet? Ja, Train Simulator 2000. Aber ja, jedes Zugmodell ist da wieder ein neues DLC. Und jede Strecke und Zombie-Modus. Der Zombie-Modus ist der beste. Wo du einfach nur in einer dunklen Map über die Landschaft fährst und siehst manchmal tote Leute neben auf der Straße. Oh, schön. In grün. Das war's. Dafür zahlst du 3 Euro oder so. Die Sache ist, ich verstehe das kein bisschen, aber ich kann verstehen, dass Leute Geld ausgeben für Sachen, die kein anderer versteht. Weil ich bin damit auch Goat einigen Bereichen. Goat Simulator, das kann man mehr verstehen. Das ist einfach bloß banaler Humor Richtung, guck mal, was für ein Scheiß passiert und sich amüsieren über Bugs oder so. Also das ist noch verständlich. Vielleicht nicht den Preispunkt, aber das ist ja immer diskutabel und manche Leute geben viel mehr Geld aus für, was weiß ich, ich hole mir eine Konsole am ersten Tag und werf die dann auf den Boden neben den Leuten, die in der Schlange stehen und hau das kaputt. Weil das so witzig ist und mir Spaß macht. Also was Spaß wert ist, das ist, ja, sehr weit auszulegen, was und wie. Klar. Tja. Ich meine, andere Leute haben so eine Hemmschwelle, dass sie sich bei den Free-to-Play-Games dauernd bloß für Geld Scheiß kaufen und die hasse ich. Wenn's Kostümsachen sind, okay, es gibt Leute, die geben Geld aus für Feuerwerk. Das ist mal dieselbe Kategorie für mich. Oh und ja. Ich habe ja nichts dagegen, wenn ich mir irgendwie so, weißt du, 10 Kisten bei Overwatch kaufe. Ich habe mir ein paar Kisten dafür tatsächlich gekauft, einfach weil ich das toll fand und war auch zufrieden mit dem, was ich bekommen habe. Natürlich war ich halt ein bisschen angetan davon so, aber das sind ziemlich viele Sprays, die ich bekommen habe, die mir alle nicht gefallen. Weil es gibt Spiele halt, wo ich dann so Spray-Tags halt hochladen kann. Natürlich halt unter dem Vorbehalt, dass du halt das nicht ausnutzt, um überall Schwänze zu zeigen. Aber mal ganz davon abgesehen. ich habe nichts gegen Customization-Items. Ich habe aber was dagegen, wenn es Items sind, die deine Spielerfahrung beschleunigen oder halt unterstützen. Das ist Schwachsinn. Pay-to-win. Weil du gibst ja von vornherein Zeit, du investierst ja von vornherein Zeit rein, um das Spiel zu spielen. Das ist ja vor allem bei solchen Spielen wie Farmville oder so, wo du Geld ausgeben kannst, damit du halt einfach Etappen überspringen kannst an Progress. Den hättest du sowieso gemacht. Und wenn du an dem Punkt angekommen bist, wo du jetzt bist, mit dem Geld, das du ausgegeben hast, dann bist du an derselben Grenze wieder angekommen. Du musst wieder viel Zeit einsetzen. Und ganz schlimm sind natürlich die Spiele, die sagen so, mach jetzt mal 10 Stunden Pause, bevor du die nächste Etappe erreichen kannst, weil du dann wieder Sachen machen darfst. Wir müssen irgendwie die Skinnerbox betreiben. Ja, dann heißt es ja so, tippe diese 5 Symbole und in 10 Stunden tippst du wieder diese 5 Symbole, damit du halt das 6. Symbol tippen kannst. Das Symbol steht jetzt halt für Häuser, für eine Farm, für ein Tier, für einen Zug, für das My Little Pony Spiel. Gab's ja auch eins, wo du quasi klicken musstest und alles. Du hast deine 5 Züge bereits gemacht. Warte 24 Stunden oder kauf 3 weitere Züge für 1,99. Genau, danke. Du hast es genau das gesagt, was ich hasse. Das hasse ich. Das. Also ja, die Sache ist nervig. Das weiter im Spiel sein kann ich ein kleines bisschen so. Es ist doch was, das kann ich noch akzeptieren. Wie zum Beispiel bei League of Legends, wenn du einfach bloß Items kaufen würdest, die dir mehr Erfahrungspunkte geben, damit du schneller auf Level 30 kommst. Weil das ist halt dieses. Es ist nicht, dass sie ein höheres Level erreichen können oder so. Es ist einfach nur, sie sind okay, schnell dann da. Das ist aber nur lukrativ für die Spieler, die sagen, ich hab schon mal das Spiel gespielt, aber was ist mit den neuen Leuten? Wollen die sofort auf Level 30 springen und dann halt so richtig in den Boden gestampft werden? Dann ist es doch genau die Investitionsfalle von den Leuten. Halt nach der Preispolitik gesagt, du kannst jetzt mit den großen Spielen, wenn du jetzt 10 Euro ausgibst, dann hast du all den Spaß, den andere auch haben. So, ausgeschlossen natürlich, dass du halt nicht die Erfahrung gemacht hast, die du hättest halt machen können in den 30 Leveln, die du jetzt überspringst. Aber pff, das ist ja auf deinem Spiel egal. Die geben Geld aus, Riot kriegt Geld, der chinesische Staat profitiert und wir kriegen ein paar neue Noobs, die wir bashen können auf Level 30. Wer verliert da? Ich meine, deshalb, das ist für den, der das Geld ausgibt, nicht so gut, aber das ist was, weswegen ich halt dann als Spieler, der nicht dafür Geld ausgibt, nicht so schlimm finde. Weil wenn ihr das halt wollen, in die Falle tappen, könnt ihr. Mir egal. Ist gut für die Gesellschaft, dann ist vielleicht irgendwas anderes günstiger oder so. Server werden daran am Laufen gehalten. Danke. Ja. Aber ich habe mehr Probleme, die halt In-Gameplay-Vorteile verschaffen. Oder so richtig krasse Vorteile, dass du einfach so, ja wirklich, um das eine Ding da freizuschalten, muss ich irgendwie so und so viele scheiß Stunden arbeiten oder sonst was. Oder es zu kriegen, den Charakter, dieses Item, diese Waffe und dann plötzlich hast du es einfach bloß für 99 Cent, 95 und du kriegst noch einen Hut dazu und 2 Raketen. Naja. Ja. Deswegen ist es immer so fraglich. Ich meine, auch wenn ich sagen muss, ich mochte jetzt, im Augenblick bin ich ja gerne am Spielen Magic Origins, wo du halt ab der Origins-Edition einfach bloß Magic the Gathering spielen kannst. Aber da ist ja dieses, du willst ja Booster kaufen. Und da gibt's irgendwie so Mini-Booster mit halt trotzdem noch einer Rare, aber bloß nur 6 Karten insgesamt statt 15. Und dafür musst du 150 Punkte. Du kannst zwar mit Daily Quests die kriegen, aber du kannst auch für Geld kaufen. Und das heißt, einer dieser virtuellen Booster kostet dich 1,50. Und ich denke mir bloß, wirklich diese virtuellen Booster, die sobald die Server eingestellt werden, nichts wert sind? Weil, auch wenn es bei den meisten Leuten nicht eintrifft, bei Magic-Karten ist es ja trotzdem so, du hast die Hoffnung, irgendwas, was du gezogen hast, wenigstens für einen Bruchteil von dem Geld, was du ausgegeben hast, wieder reinzukriegen. Ja, sicher. Ach, wie ich hier dazu die Gedanken komme. Oh mein Gott, wenn ich beim ersten Mal, wo ich Magic gespielt hätte, da alle Karten badet oder wüsste, was ich hätte tauschen sollen und das einfach behalten hätte. So, ja, Senses Divining Top, ja, bitte, tausch mir alle, gib. Jitte, oh ja, natürlich, alle Decks aufkaufen, wo das standardmäßig drin ist. Oh, was ist das für eine Nachricht? Wird dir gesagt, stopp. Wir dürfen nicht mehr reden. Die Leute, die mit dir reden, sind doof. Ich hasse Menschen. Gut, dass ich nicht als Mensch zähle. Yes. Yes. Ja, kann ich bloß empfehlen. Perk Untermensch. Hat zwar ein paar Nachteile, aber auch gut Vorteile in sozialen Situationen. Hast du stimmt, war heute beim China-Restaurant beim Büffel. Das heißt, meine Alkoholgrenze ist ein kleines bisschen höher als sonst und das muss ich auch ausnutzen. Und da geht der letzte Rest von dem netten Captain Morgan. Wir sind ja irgendwie noch indirekt im ersten Thema. Hat der einer was Neues, was er ansprechen möchte? Wirklich nix? Hat keiner was geguckt? Nee. Ich hab mir das Gaia gekauft. Das ist, glaube ich, nicht ein weltbewegendes Thema, auch wenn dort so ein Glückwunsch, wenn du das Spiel magst. Ja, Pinguine durch die Gegend jagen. Wie sonst? Habt ihr das nette, tolle Beste mitbekommen über die Epipens? Was? Nochmal? Habt ihr das Tolle mitbekommen, was jetzt so ein Aufstand ist über die Epipens? Was? Also halt künstliches Adrenalin, die Dinger, die dafür da sind, dass Leute, die irgendwie durch Allergien ja geschwollen sind oder keine Luft mehr kriegen können, dass denen halt das gespritzt wird auf die Schnelle, damit die wieder atmen können. Ist jetzt rausgekommen, dass in den letzten Jahren die irgendwie ohne Grund um 800% teurer oder so geworden sind. Oh. Die sind halt richtig, richtig viel teurer geworden. Und es ist die Chemikalien sind nicht teurer geworden, es musste nicht neue Forschung dran gemacht werden, es musste nichts geändert werden oder sonst was. Es ist einfach nur so, ja, unser Hauptkonkurrent ist pleite gegangen oder da ist was passiert, der kann das nicht mehr machen, also machen wir unser Produkt jetzt teurer. Ich meine, hey, wie viel, ist das nicht bloß fair, für das Recht atmen zu können? Nein. Ist das wieder von diesem Typen, der schon mal dieses andere super günstige... Nein, es ist nicht der mit der AIDS-Medizin. Aber es ist halt ähnliches Prinzip. Der schwierige Assi, der auch irgendwie einen League of Legends-Server noch hat oder irgendwie so. Ich hab das nur halb mitgekriegt. Aber das war genau das gleiche. So. Ja, nee, wir haben einfach, weil das wirtschaftlich ja gar nicht ausgenutzt wird, haben wir es einfach teurer gemacht. Weil es geht. Ihr zahlt doch gerne $800 für jede AIDS-Pille, oder? Ja. Und wer es nicht kann, der hat halt AIDS. Ja, es gibt dreckige Arschlöcher. Ja, und dann denkst du immer so, warum überlebt der Typ den Tag normalerweise, wenn du das mitkriegst? Also habe ich das noch aus den Nachrichten von früher in Erinnerung. Wenn irgendeiner sowas gemacht hat, der war am nächsten Tag einfach erschossen worden. Ganz plötzlich war der tot. Mittlerweile gibt es halt Security. Ja. Nee, erschossen werden bloß die guten Leute. Er hatte immer noch seine 800 Euro bei sich. Ja, genau, das Geld hat er immer noch, aber er ist tot. Ich bekomme, erschossen wird bloß der Papst oder... Weiß das Martin Luther King oder so? Die guten Leute werden erschossen. Die schlechten, die haben Security, die können sich das leisten. Aber es ist halt bloß schlimm. Und jetzt ist es sogar so umgegangen, dass viele Ärzte so empfehlen, so, ja, falls sie das nicht leisten können, wie wäre es damit hier? Sie kaufen sich einfach hier einen Satz Spritzen, die können sie sich bei dem Arzt befüllen lassen mit dem Zeug und dann haben sie für $20 das gleiche. Es ist halt bloß nicht ein einfaches Ding, was sie immer dabei haben können und das hält bloß 6 Monate oder so. Es ist halt irgendwie schlimm. Wenn diese Konkurrenzfirma pleite ist, warum kommt dann nicht der nächste der Pharma-Riese aus dem Gebüsch gesprungen? Ja, weil irgendwie halt der Pharma-Riese mit Disney ist. Nee, also, es ist halt Konzerne, dann mobbt er die anderen oder verklagt die auf Patent oder sonst einen Scheiß und schon gibt's nichts. Achso, für Leute, die das jetzt wirklich gerade mitkriegen oder zuhören, wenn ihr das mitkriegt, ist diese Nachricht schon wieder eine Woche alt, also ist alles erledigt. Ja, aber da ihr die noch nicht mitbekommen habt, habt ihr die vielleicht bis dahin mitbekommen. Ja, stimmt, die wir jetzt hier in dieser Aufnahme das jetzt zum ersten Mal mitkriegen, das war da wahrscheinlich auch schon alt. Also es ist bloß die Tendenz, dass halt wirklich Medikation bloß, weil Leute die dringend brauchen und es keine Alternativen gibt, die dann teurer gemacht wird, da muss irgendwas gegen passieren. Ich meine, freie Marktwirtschaft. Ja, aber selbst die Erfinder der freien Marktwirtschaft haben gesagt, man muss dem Ding Grenzen einreichen, weil dann nun mal die Unmenschlichkeit der Firmen sind. Und wir wollen ja trotzdem ein bisschen Menschlichkeit in unserem Leben haben. Aber das ist natürlich die Fußnote, die gerne ignoriert wird für, oh fuck it, wir machen mehr Geld! YouTube Money! Mhm. YouTube Money. Zur Info, wir würden natürlich sehr gut über euch reden und sonst was, oder keine Ahnung, wir müssen gucken, das verhandeln. Wenn ihr von uns sponsern wollt und dafür über irgendein Thema geredet haben wollt, okay. Versucht's. Mir ist gerade der Alkohol ausgegangen. Jetzt zu der Aufnahme, gerade ein neues Video rausgekommen. Von einer Viertelstunde. Dark Dungeon. Tschüss. Ja, ciao. Bis gleich im Anschluss. Gott, keine Moral hier. Wollen wir über den Film reden? Wir müssen über den Film reden. Ich hab ja auch YouTube, ne? Also. Ein Moment. Okay, dann fangen wir doch mal an. Wir reden jede Woche über einen Film der Liste der 250 Besten der Welt. Jedenfalls nach IMDb. Diese Woche hatten wir uns ausgewürfelt. Der Hass. Von 1995, ein schöner, interessanter Film in Schwarz-Weiß, der über das tägliche Leben in den Vorstädten um Paris berichtet. Ansgar, wie fandest du den Film? Ich hab den nicht gesehen. Bo, wie fandest du den Film? Ich wusste nichts von dem Film. Der, wie fandest du den Film? Ich hätte ihn bestimmt schlecht gefunden, wenn ich ihn gesehen hätte. Gut! Okay, kürzen wir das Ganze ab. Christian, sag einfach, wie üblich, die erste halbe Stunde, worum es geht, auch wenn mich das auch total aufregt und ankotzt. Dann gibst du dem Film eine beschissene Wertung. Wir finden das nicht gut, aber wir können nichts machen, weil wir ihn nicht gesehen haben. Nee, diesmal ist es anders. Ja, halt der Film, ich fand den Film richtig gut. Der war, das Seltsame war, der Film ist ja betitelt als Drama und Crime, einfach bloß als die Tags. Aber ich fand, da war trotzdem ein guter Teil Comedy drin, der das einfach sehr seltsam gemacht hat. Blitzrunde. Wie in One Punch Man. Er sagt es in 20 Wörtern oder weniger. Ich lese One Punch Man nicht. In Schwarz-Weiß. Sag es trotzdem mit 20 Wörtern oder weniger, bitte. Ja, ich lese One Punch Man nicht. Ist 20 Wörter oder weniger. Nein, den Film sollst du erklären in 20 Wörtern oder weniger. Kam das nicht rüber? Ich glaube, das kam nicht rüber. Slice of Lies, Life. Slice of Lies. Slice of Lies! Das wäre sehr ähnlich zu deinen South Park-Folge. Geil! Genre definieren. Slice of Lies. Nee, aber es ist einfach bloß eine Geschichte von drei Kumpeln. Da hast du, Vince, der einfach bloß dieser, kennst du den Kerl, der sich so ein bisschen, oh, ich bin so voll der Gangster. Und wir müssen das ist, das ist der Kerl. So. Dann hast du, Sadir, der halt sein älterer Bruder ist so der Chef von dem Block, der auch so mit halt Verbrechen und sonst was, weil es die Vorstädte von Paris, da gibt's nur Verbrechen und so. Und der ist die komplette Zeit der Geschichte bloß danach hinterher, von Leuten sein Geld zurückzukriegen. Aber es hat Probleme dabei. Und dann hast du Hubert. Was ich echt sagen muss, Hubert ist ein toller Name im Französischen, wie er klingt. Hubert. Was halt einfach bloß ein Schwarzer ist, der eigentlich versuchte mit Boxen irgendwo zu kommen, aber das ging dann nicht so gut. Denn nämlich am Anfang des Films gab es einen Aufstand. Natürlich wieder mal Vorstädte, Autos angezündet, alles mögliche. Ein Kumpel von den drei Leuten ist im Krankenhaus gelandet, ist im Koma, in der Schwebe, man weiß nicht, was da passiert. Die Boxhalle von dem Uber ist irgendwie angezündet worden, ist voll am Arsch. Und die haben es irgendwie geschafft, ein verdammtes Auto dort als Wrack reinzutragen. Und man weiß nicht, wie die es geschafft haben, weil das kleiner ist als die, weil das größer ist als die Türen. Mhm. Also, die sind richtig scheiße. Scheunentüren-Tore. Nee, wie haben die es geschafft? Kleiner als die Tür, größer als die Tür, nee, wer weiß. Ja, die Tür ist da, aber um die Tür rum ist noch so ein Scheunentor. Das kannst du noch mal separat öffnen. Ist es nicht, ist nur so eine normale Tür, wer weiß. Es ist halt einfach bloß, dann hast du dort so Slices of Life, wie halt der eine sein Familienleben, der eine mit dem Polizisten, der irgendwie versucht, was mitzukriegen. Dann, wie es einfach dazu kommt, der eine will irgendwie Geld zurückkriegen von dem einen Kerl, der jetzt aber irgendwo in einem anderen Teil von Paris wohnt und man weiß nicht, wie es ist. Der eine hat irgendwie zum Kampf ist er eingeladen, will er dorthin kommen. Dann der eine hat eine Pistole gefunden, die einem Polizisten aus der Hand geschlagen wurde dort. Und jetzt hat er eine Pistole, jetzt fühlt er sich, hä, ich bin voll geil. Und wenn der Kumpel stirbt, der im Koma ist, um das auszugleichen, werde ich jetzt, einen Polizisten erschießen, weil das ist ja fair. Aber es ist halt ein Tag, wo die einfach bloß so, die gehen da durch und seltsame Geschehnisse passieren. Denn das ist zum kleinen Teil, es fühlt sich an wie ein Roadtrip-Movie oder so, obwohl die einfach bloß, was ist ich glaube bloß irgendwie 20 Kilometer Strecke wahrscheinlich vor sich legen. Bloß von den Vorstädten von Paris in Paris rein und wieder irgendwie zurück. Roadtrip-Movie, aber zu viel. Und da ist einer mitten im Knackpunkt ohne Tonaufnahme. Haben wir auch Harem drin? Nee, mit den Ischen haben die echt kein Glück. Und Schnecken. Deswegen, wir kriegen gerade einen Anruf von dem Herrn Anhello und wir warnen bloß, wir sind gerade in der Aufnahme vom Knackpunkt. Wenn du nicht gehört werden möchtest, solltest du vielleicht doch Anhello, du quengelst ein bisschen viel gerade. Ich weiß nicht warum. Hey, willkommen im Internet. Ah, oh, shit. Ich hoffe, du hast das jetzt aufgenommen, sonst... Wie, der passiert nee, echt mal immer. Der bewegt sich. Ich dachte, echt super. Echte Zuschauer. Ne? Also echte Zuschauer, nicht so... Es ist die Hitze. Nein, sie ist nur Angelo, du hast das jetzt aber gerade mit aufgenommen, damit das mit eingebaut werden kann, ja? So, als ob ich mir die Mühe mache. Fehlt die Audio nachher und dann stehen wir da. So, das heißt, wir sind wieder bloß im schlechten Audiobereich damit. Ach du Scheiße, läuft bei euch. Baby. Oder das Gegenteil. Der ist tote Augen. Ciao. Für alle, die jetzt keine Ahnung hatten, was passiert sind im Podcast. Ja, er hat uns kein Audio geschickt, ich hatte keinen Bock, das zusammenzuschneiden. Das heißt, ihr habt jetzt ein bisschen Gespräch gehört von Leuten, die mit niemandem reden. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch selber den Text dort einfügen und denken, dass wir mit euch reden, weil ihr euch so einsam fühlt. Ich fand die Stelle toll, wo er sagte, ja, es sind voll viele Kommentare im Chat, ja, aber nur Sven und ich. Von einer Person. Ja, müssen wir ja dann nicht diskutieren. So, aber halt bloß, es ist ein interessanter Film, hat echt viel unerwartete Komödie-Momente trotzdem drin. Und bei mir ist es vielleicht ein bisschen Persönliches dort drin, weil wenn du einfach bloß so Leute gekannt hast, die so sind, die halt nicht unbedingt guten Führern oder sonst was sind, oder die denken, dass sie mehr Gangster sind, als sie wirklich sind oder Gangster sein wollen, ne? Da hast du einfach so viel von dem Kram da mit drin. Deswegen, ich bin ein bisschen positiver eingestellt, als ich eigentlich gedacht hätte, weil... Ich wusste vorher nicht, was ich von dem Film halten sollte. Und die Sache ist auch, so wie ich das einschätzen konnte, war da 0% Parcours drin. What? Oh mein... Ja, das ist völlig unerwartet. Zeitgeist, Leute. 0% Zeitgeist. Parcours? Pff, wer weiß. Also das heißt, ich muss mal gucken, wo ich das Ding denn einordne. Mm. Also nach einem Film, der Parcours hat, sowas wie Terminator 2. Hm. Die Sache ist... Parcours und Frankreich, absolut geiler Film nebenbei dann noch, heißt bei uns in Deutschland Ghetto Gangs, im Original Bezirk 13. Spielt in einem postapokalyptischen Frankreich, das in 13 Bezirke aufgeteilt ist, und 13 ist halt das Gefängnisghetto, ähnlich wie Arkham City, wo halt alle Knastis abgeschoben werden. Jede Menge Parcours und eine Atombombe muss entschärft werden, die irgendwo versteckt ist. Das Problem für mich ist jetzt, ich bin der Einzige, der das gesehen hat, ich bin der Einzige, der voten darf, und ich fühle mich so ein bisschen unbegrenzt. Ich hätte jetzt die perfekte Position, Wild Tales endlich mal von dem Platz 1 zu vertreiben. Nee, wir haben jetzt aber genau das, was du vorhin besprochen hast. Selbst wenn du eine Monopolstellung hast, du weißt ganz genau, dass du diese Macht nicht missbrauchen darfst, weil du einen menschlich verloren hast. Diese Grundsatzdiskussion. Ah, oh Gott. Aha. Also ich weiß, auf, dass ich nicht darf, aber das heißt nicht, dass ich mich dran halte. Wer kriegt heute den kleinen Violin-Award? Also das ist so ein kleiner Koffer, den du aufschmeißt, und dann holst du sie raus, legst sie auf deine Schulter. So, schauen wir mal, gucken einfach die Liste hoch, was ist denn schlechter? Ja, alles. Langsam wird's härter. Wir müssen so eine separate Liste für Christian machen. Es gibt nur Platz 1. 250 Platz 1. Ja, ich glaube, da haben wir's. Unser neuer Platz 13, weil Aliens fand ich immer noch besser. Haben wir Le Ain. Der hat's. Und ich hatte Caps Lock. Ja, Pech. Ah, ne, doch nicht. Captain Caps Lock. Captain Caps Lock. Auf unserer Liste hätte ich Ghetto Gangs Platz 5 gegeben. Läuft noch einer von euch zufällig auf Random Org oder kann er kurz gucken? Weil wir brauchen einen neuen Film für die nächsten 52. Warte, lass mal sehr sich bewegen für die nächsten 10 Minuten. Nein. 1 bis 200. Und es ist? Ich habe unter 100 gewürfelt. Du hast immer nicht gesagt, dass du willst. 87! Oh, ich habe 90. Oh, okay, 87. Wir haben Full Metal Jacket! Yes! Yeah! Den habe ich, glaube ich, nie ganz gesehen, aber ein paar Ausschnitte hier voll sind. Yeah. Das hast du jetzt nicht gesagt. Was hattest du nochmal, Ansgar? 90. Jetzt nur, wir haben Full Metal Jacket, aber was 90 wäre Fahrraddiebe gewesen. Also danke für Full Metal Jacket. Fahrraddiebe. Keine Ahnung. Ich wohne in Reit, ich brauch so einen Film gar nicht gucken. Oh. Möchtest du behaupten, dass vielleicht Neo-Reit nicht so gut ist? Ich halte den Kopf nur raus, ich sehe schon Fahrräder am Abschleppen. Das ist eine Fahrrad ohne Räder. Ohne Räder. Du musst in Münster 100 Kilometer laufen, bevor du das erste Carport findest. Fahrräder stehen einfach immer an der Straße. Ja. So, das ist ganz schrecklich teilweise. Ihr bringt mich auch zum Dosmaß. Aber das heißt, guter Film, aber trotzdem nicht besser als Aliens. Und wir sind damit beim nächsten Film für die nächste Woche. Einen, den ich halt nie ganz gesehen habe. Ich meine, das Schlimme ist, wenn du wie üblich die erste halbe Stunde dann erklärst, ändert sich der Film danach komplett. Jeder kennt die erste halbe Stunde von Full Metal Jacket, danach ist das was völlig anderes. Die laufende Inhaltsangabe. Das ich muss sagen, wenn jeder so als Hausaufgabe irgendeinen Film bekommt und er versucht den Film so zu erklären, dass er keine Schauspieler erwähnt, keine Berufe, und die Handlung halt nur versucht zu erklären. So auf den Grund links, und dann müssen die anderen versuchen zu erraten, welcher Film gemeint ist. Die Handlung, Schwanz werden gesagt, Lutsch. Sehr viele Pots. Oh, was von der Müllhalde. Ich finde das interessant. Aber bloß für Hass muss ich echt sagen, guckt es bis zum Ende, macht es nicht wie Sven meistens und klickt es durch, weil da verändert sich doch der Film. Auf überraschende Weise in überraschend wenig Minuten vom Film. Ihr müsst den ganzen Film schauen, weil ihr verpasst jede Menge Überraschungen auf dem Weg durch den Film hindurch. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte kurz noch erwartet, das zweitschlechteste Ende. Kennt ihr das? Also ich hatte erwartet, dass der Film enden würde mit dem zweitschlechtesten Ende, wie du einen Film enden kannst. Weil was ist das schlechteste Ende? Der Böse gewinnt. Nein, das schlechteste Ende ist, es war alles nur ein Traum. Ja, finde ich, find ich. Oder das, oder es ist nicht ein Traum, oder der Charakter sagt, das könnte eine Geschichte sein, so wie halt in der Feuerzangenbowle. Oder ja, also es war bloß Scheiß. Raus und der Vater erzählt seinem Sohn gerade eine Geschichte. Ja, ne, das ist einfach völlig okay, weil er erzählt dann als Haupthandlung die Nebenhandlung. Ne? Aber Feuerzangenbowle ist dann so ungewiss. Hat er das mit dem Abitur jetzt halt gelogen? Spoiler, ich habe den Film nie gesehen. Ja, also er hat in Feuerzangenbowle gesagt, dass das alles erlogen ist. Kann sein. Oder nicht, aber ja, vielleicht lügt er damit. Dass er die Geschichte längst geschrieben hat und nur Teile der Realität drin vorkommen. Und den Rest er sich deswegen, ausgedacht. Also er aber was ist Teil und was ist nicht? Er gibt es zumindest zu, dass das jetzt nicht gerade passiert ist. Aber schlimmer wäre, du siehst das Ende des Films Apokalypse und dann zoomt es raus und ein Mensch klappt fröhlich ein Buch zu. Das ist ungefähr das Gleiche. Es ist halt sowas wie, tschüss. Weil wir hören ja, also halt, John Trunks. Schlechtestes Ende, das ist nur erfunden. Was ist das zweitschlechteste Ende? Von Wert, ich will John Trunks gucken. Nee, was ist das zweitschlechteste Ende? Hello, John. Die Tür hinter dir, auf die du die ganze Zeit zeigst. Nein, es wird schwarz und ein Schuss knallt. Ich habe keinen Wort verstanden. Es wird schwarz und ein Schuss knallt. Das ist das schlechteste, das zweitschlechteste Ende. Ja. Es gibt die ganze Zeit wieder diese Aussetzer in der Audio und es kam jetzt gerade nur. Das sind durch die so eine, Aussetzer im Gehirn. Durch eine Pause kam die ganze Zeit jetzt einfach nur Schwanzschuss raus. Das ist der Kakao. Nein, der Kakao ist super. Nichts gegen Domo Langlecker. Es ist der Kakao. Dann sollten wir vielleicht bloß Ende machen, bis ich jetzt die Leute zwinge, The Room mit mir zusammen anzugucken. Ihr blöden Schweine, ey. Also, wir kommen zum Ende. Der Film war gut. Ja, Film bitte. Der nächste Film wird schlecht. Wer weiß, wie es ist. Schau mal, der Reihe nach. Ansgar, du bist bei Krakel Comics. Ja, ich weiß. Ja, der muss nicht mehr erzählen. So. Hast du mittlerweile was? 30. Jubiläum. Fuck yeah. Bo hat auch nix. So. Der likes Trains auf YouTube. Sonst mehr? Nein. Twitter. Aber nein. Oh. Als wir unhöflich angerempelt werden wollt, geht zu der Like Straits und sonst noch Knackpunkt.net und alle möglichen Verbundeten. Sucht Knackpunkt, ihr findet mich oder einen Lesbentreff, aber das wird man noch sich finden, wie die Zukunft uns erinnert. Ach, deswegen. Ich kann ja der Nebengewerbe wieder hier anwerben. Ja, der Lesbentreff ist direkt hinter der Tür los. Und dann steht da so eine Frau mit so einem so Kakao. Magst du immer keine Lesben? Warum? Lesben? Was was wirklich hinter dieser Tür bei Christian ist, das erfahrt ihr, wenn ihr die nächste Folge bis zu Ende anschaut. Nee, wenn ihr Patreon-Follower bezahlt. Ja, ja, ich hätte gerne so. Und liked. Tschüss. Okay, Solo.